Im Herbst des Jahres 1800 so und so viel führte mich eine Reise durch die südlichen Provinzen Frankreichs auch in die Nähe eines Maison de Santé, einer Privatirrenanstalt, von der einige mir bekannte Mediziner in Paris mir viel erzählt hatten. Da ich eine derartige Anstalt noch nie besichtigt hatte, wollte ich die günstige Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Ich machte daher meinem Reisegefährten, einem Herrn, den ich kurz vorher kennengelernt hatte, den Vorschlag, einen Abstecher von wenigen Stunden zu machen, um die Anstalt zu besichtigen. Als wir ans Tor kamen, sah ich, dass es ein wenig offen stand und ein Mann durch den Spalt spähte. Einen Augenblick später trat er heraus, nannte meinen Begleiter beim Namen, schüttelte ihm freundschaftlich die Hand und bat ihn abzusteigen. Es war Herr Maillard selber, ein würdiger, vornehmer, älterer Herr mit ernster, überlegener Miene, die auf mich Eindruck machte. Mein Freund stellte mich vor, sprach von meinem Wunsch, die Anstalt zu besichtigen, und erhielt von Herrn Maillard die Versicherung, dass er meinem Verlangen bereitwillig Rechnung tragen werde. Hierauf verabschiedete er sich und ritt davon. Als er fort war, nötigte mich der Direktor in ein kleines, sehr hübsches Empfangszimmer, das neben anderen Zeichen eines vornehmen Geschmacks viele Bücher, Zeichnungen, Blumen, gefüllten Vasen und Musikinstrumente aufwies. Ein behagliches Feuer brannte im Kamin. Ich hatte in Paris davon gehört, in dem Institut des Herrn Maillard werde das sogenannte Besänftigungssystem angewendet. Das heißt, Strafen werden vermieden und selbst Einzelhaft wurde selten verhängt. Vielmehr ließ man den Patienten, die nur heimlich überwacht wurden, möglichst viel Freiheit. Die meisten durften in Haus und Garten frei umhergehen, als seien sie bei voller Vernunft. Das ausgezeichnete System, mit dem Sie Ihre Anstalt leiten, ist in Paris bekannt, sagte ich. Als mein früheres System noch ausgeübt wurde, berichtete er, und meine Patienten die Erlaubnis hatten, frei umherzugehen, wurden sie oft durch unvernünftige Leute, die das Haus besichtigen wollten, zu gefährlicher Wut gereizt. Seitdem habe ich mich genötigt gesehen, für strenge Abgeschlossenheit zu sorgen, und keiner erhielt Einlass, auf dessen Bedachtsamkeit ich mich nicht verlassen konnte. Als Ihr früheres System angewandt wurde, wiederholte ich seine Worte, soll ich das dahin verstehen, dass das Besänftigungssystem, von dem ich schon so viel gehört habe, jetzt nicht mehr in Anwendung kommt? Seit einigen Wochen, erwiderte er, haben wir beschlossen, es endgültig aufzugeben. Ich vermute aber, Sie kennen das Besänftigungssystem, seine praktische Anwendung? Nicht ganz. Was ich davon weiß, habe ich aus dritter, vierter Hand. Also das System lässt sich gemeinhin als eines bezeichnen, das den Patienten rücksichtsvoll behandelt. Wir widersprachen den Einbildungen der Irren nicht. Im Gegenteil, wir duldeten sie nicht nur, sondern unterstützten sie sogar und wir haben auf diese Weise unsere erfolgreichsten Kuren zustande gebracht. Kein Argument wirkt so nachhaltig auf die schwache Vernunft des Irren, wie das ad absurdum geführt werden. Zum Beispiel hatten wir Leute, die sich für Hühner hielten. Die Kur bestand nun darin, dies als Tatsache zu nehmen, den Patienten, der diese Tatsache nicht genügend anerkannte, für dumm zu erklären und ihm eine Woche lang jede andere Nahrung als die den Hühnern angemessene zu verweigern. Auf diese Weise konnte ein wenig Korn und Sand Wunder vollbringen. Und alles dies haben Sie nun geändert und wie Sie meinen, zum Guten geändert? Ganz entschieden. Das frühere System hatte seine Nachteile, ja sogar Gefahren. Man hat es nun glücklicherweise in allen Maisons de Santé Frankreichs fallen lassen. Ich bin außerordentlich erstaunt über Ihre Mitteilung, sagte ich. Da man mir versichert hat, dass es heutzutage im ganzen Lande keine andere Methode der Behandlung Geisteskranker gäbe. Sie sind noch jung, mein Freund, erwiderte mein Wirt. Und die Zeit wird kommen, dass Sie sich über das, was in der Welt vorgeht, ein eigenes Urteil bilden und das Gerede anderer nicht beachten werden. Glauben Sie nichts von dem, was Sie hören und nur die Hälfte von dem, was Sie sehen. Was unsere Irrenanstalt anlangt, so ist es klar, dass irgendein Unwissender Ihnen etwas vorgeredet hat. Ich werde mich aber freuen, Sie nach Tisch, wenn Sie sich genügend von Ihrem ermüdenden Ritt erholt haben werden, durch das Haus zu führen und Ihnen ein System zu weisen, das sowohl mir selbst als einem jeden, der es angewendet sah, als das bei weitem erfolgreichste erschienen ist. Ihr eigenes System? Fragte ich. Ihre eigene Erfindung? Ich bin stolz, erwiderte er, Ihre Frage bejahen zu können, wenigstens in gewissem Maße. In dieser Weise unterhielt ich mich mit Herrn Maillard 1 bis 2 Stunden, während er mich in Hof und Garten umherführte. Um 6 Uhr rief man zu Tisch und mein Gastgeber führte mich in einen langen Speisesaal, wo ich eine große Gesellschaft versammelt fand, etwa 25 bis 30 Personen. Es schienen Leute von Rang, wenigstens von guter Herkunft, wenngleich ihre Kleidung mir etwas überladen schien, sie hatte die aufdringliche Eleganz der Bourbonenzeit. Ich bemerkte, dass mindestens 2/3 der Gäste Damen waren, von denen einige sich keineswegs so trugen, wie es heutigen Tags in Paris zum guten Ton gehört. Manche zum Beispiel, deren Alter kaum unter 70 sein konnte, waren mit Juwelen, Ringen, Armbändern und Ohrenschmuck geradezu überladen und ihr Taillenausschnitt war von bedenklicher Tiefe. Ich sah ferner, dass nur wenige der Kleider einen guten Schnitt hatten. Wenigstens kleideten sie ihre Trägerinnen nicht gut. Kurzum, die Kleidung der ganzen Gesellschaft hatte etwas so Wunderliches, dass mir das Besänftigungssystem wieder einfiel und gleichzeitig der Gedanke kam, Herr Maillard habe mich bis nach Tisch im Unklaren lassen wollen, damit mich bei der Mahlzeit nicht die Vorstellung störe, mit Geisteskranken zu speisen. Ich erinnerte mich aber auch, dass in Paris die Rede ging, welch ein exzentrisches Völkchen die Bewohner der südlichen Provinzen seien und welch veraltete Anschauungen sie hätten. Nachdem ich mit einigen aus der Gesellschaft nur eine kurze Weile geplaudert hatte, schwanden bald alle meine Zweifel gänzlich. Die Unterhaltung war allgemein und angeregt, wie immer sprachen besonders die Damen viel. Ich fand bald, dass fast alle Versammelten eine gute Erziehung genossen hatten und mein Wirt selber erzählte einen launigen Witz nach dem anderen. Er schien geneigt, von seiner Stellung als Leiter der Irrenanstalt zu reden und überhaupt war das Thema Wahnsinn zu meiner Überraschung ein beliebter Gesprächsstoff. Man erzählte eine Menge lustiger Stückchen von der Tollheit einzelner Patienten. Wir hatten mal einen Menschen hier, sagte ein dicker kleiner Herr an meiner rechten Seite, einen Menschen, der sich für einen Teekessel hielt. Nebenbei bemerkt, ist es nicht sonderbar, wie oft gerade diese Vorstellung bei Wahnsinnigen herrscht? Gibt es doch kaum eine Irrenanstalt in Frankreich, die nicht einen menschlichen Teekessel aufzuweisen hätte. Unser Mann war ein Teekessel aus Britannia-Metall und war eifrig bemüht, sich jeden Morgen mit Putzkreide und einem Lederlappen zu polieren. Gerade war es 3 kräftigen Dienern gelungen, eine ungeheure Platte auf den Tisch niederzustellen, die nach meiner Ansicht ein Monstrum horrendum informe ingens quilumen ademptum enthielt. Näheres Zusehen zeigte mir allerdings, dass es nur ein im Ganzen gebratenes kleines Kalb war, das man auf die Knie gesetzt und dem man einen Apfel ins Maul gesteckt hatte, ähnlich wie man in England einen Hasen serviert. »Danke, nein«, sagte ich. »Ich muss gestehen, ich bin eigentlich kein Liebhaber von Kalb, jedenfalls nicht von diesem Kalb. Es ist nicht so recht nach meinem Geschmack.« Ich möchte aber den Teller wechseln und ein Stück von dem Kaninchen dort versuchen. Einige kleinere Platten, die auf dem Tische standen, schienen mir nämlich Kaninchenbraten zu enthalten, ein ganz prächtiges Fleisch, das ich nur empfehlen kann. »Pierre«, rief der Wirt, »gib dem Herrn einen anderen Teller und ein Mittelstück dieses Kaninchens au chat.« »Dieses was?« »Dieses Kaninchens au chat.« »Ach nein, danke, ich hab mir's überlegt, ich will mir doch lieber etwas Schinken nehmen.« Man weiß doch nie, was man von diesen Provinzlern vorgesetzt bekommt, dachte ich bei mir selber. Ich mag nichts von ihrem Kaninchen Osha und ebenso wenig von ihrem Katzenkaninchen. Und dann nahm am unteren Ende der Tafel ein leichenblasser Mensch den Faden der Unterhaltung wieder auf. Und dann hatten wir neben anderen Tollheiten auch einen Patienten, der eigensinnig dabei blieb, er sei ein Cordova-Käse, und der mit einem Messer in der Hand herumlief und die anderen bat, eine schöne Scheibe aus der Mitte seines Beins zu versuchen. »Er war unbedingt ein großer Narr«, fiel irgendeiner ein. »Immerhin aber nicht zu vergleichen mit einem gewissen jemand, den wir alle kennen, mit Ausnahme dieses fremden Herrn natürlich. Ich meine den Mann, der sich für eine Sektflasche hielt und immer knallte und sprudelte.« Hier steckte der Sprecher höchst unziemlich den Daumen in den Mund, klemmte ihn gegen die rechte Backe und machte damit ein knallendes Geräusch, ähnlich dem eines springenden Pfropfens. Dann ließ er die Zunge zwischen den Zähnen vibrieren, was einen zischenden, sprudelnden Laut hervorbrachte, wie eine aufschäumende Sektflasche. Ich sah, dass dies Benehmen Herrn Maillard nicht sehr gefiel. Er sagte aber nichts und die Unterhaltung wurde durch ein kümmerliches Männchen mit einer großen Perücke weitergeführt. »Da war auch ein Dummkopf«, sagte er. »Der hielt sich für einen Frosch, dem er übrigens gar nicht so unähnlich sah. Ich wollte, Sie hätten ihn sehen können, Herr«, wandte sich der Sprecher an mich. »Es hätte Sie wirklich erquickt zu sehen, wie natürlich er sich benahm. Herr, wenn der Mensch kein Frosch war, So kann ich nur sagen, dass es zu bedauern ist, dass er keiner war. Sein Gequake so, quak, quak, war das Schönste von der Welt. B-Moll. Und wenn er ein oder zwei Glas Wein getrunken hatte und dann die Ellbogen auf den Tisch stützte, so, und den Mund aufriss, so, und mit den Augen rollte, so, und ganz schnell mit den Lidern zwinkerte, so, nun, mein Herr, ich stehe dafür ein, Sie wären ganz Bewunderung für diesen Mann gewesen. Ich zweifle nicht daran, sagte ich. Und dann, sagte jemand anderer, dann war da Petit Gaillard, der sich für eine Prise Schnupftabak hielt und ganz verzweifelt war, weil er sich nicht selbst zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen konnte. Und dann war da auch Jules Desulières, wirklich ein eigenartiger Geist, der den verrückten Gedanken hatte, ein Kürbis zu sein. Er verfolgte den Koch mit dem Anliegen, einen Pudding aus ihm zu machen, was der Koch entrüstet ablehnte. Ich meines Teils zweifle keineswegs, dass ein Kürbispudding à la Desulières ein vorzügliches Gericht gewesen wäre. Sie setzen mich in Erstaunen, sagte ich. Und ich blickte fragend auf Herrn Maillard. lachte dieser. sehr gut, sehr gut. Sie dürfen nicht erstaunt sein, mon ami. Unser Freund hier ist ein Witzbold, ein Spaßmacher. Sie dürfen ihn nicht wörtlich nehmen. Und dann, sagte ein anderer aus dem Kreise, war da Boulard, der Kreisel. Ich sage Kreisel, weil er die seltsame, aber gar nicht so unvernünftige Grille hatte, in einen Kreisel verwandelt worden zu sein. Sie hätten gebrüllt vor Lachen, wenn sie ihm zugesehen hätten. Er drehte sich wohl eine Stunde lang auf einem Bein, in dieser Weise, so. »Ach«, kreischte eine alte Dame, »ihr Herr Boulard war eben verrückt, dumm und verrückt. Denn bitte, wer hätte jemals von einem menschlichen Kreisel gehört, das ist absurd. Da war Frau Jeus, wie Sie wissen, eine vernünftigere Person. Sie hatte auch ihre Grille, aber es war eine sinnvolle Grille und unterhaltend für alle, die die Ehre hatten, mit ihr bekannt zu sein. Sie fand nach reichlicher Überlegung, dass sie durch irgendeinen Unfall in einen Hahn verwandelt worden war und als solcher benahm sie sich mit Anstand. Es war bewunderungswürdig, wie sie mit den Flügeln schlug, so, und ihr Krähen war einfach entzückend. Kikeriki! Plötzlich wurde die allgemeine Verwirrung noch durch laute, gellende Schreie gesteigert, die aus einem inneren Teil des Schlosses zu dringen schienen. Meine Nerven wurden von diesen Schreien nicht wenig erschüttert, für die anderen aber hatten sie geradezu eine bedauernswerte Wirkung. Nie in meinem Leben sah ich vernünftige Leute so fürchterlich erschrecken. Sie wurden alle leichenblass, sanken in ihrem Stuhl zusammen und lauschten, bebend vor Angst, auf eine Wiederholung jener Töne. Sie kamen näher und lauter, und dann ein drittes Mal sehr laut, und dann ein viertes Mal mit anscheinend verminderter Heftigkeit. Bei diesem offenbaren Nachlassen des Lärms gewann die Gesellschaft schnell ihre Fassung zurück und wie vorher war alles voll Leben und Heiterkeit. Ich wagte jetzt eine Frage nach der Ursache jener sonderbaren Störung. »Nichts von Bedeutung«, sagte Herr Maillard. »Wir sind dergleichen gewohnt und kümmern uns nicht viel darum. Hier und da brechen die Irren in ein gemeinsames Geheul aus. Einer steckt den anderen damit an, ähnlich wie die Hunde des Nachts einander zum Bellen reizen. Es kommt jedoch gelegentlich vor, dass diesem Schreien ein allgemeiner Versuch auszubrechen folgt, was natürlich nicht ganz gefahrlos wäre. Und wie viele Pfleglinge haben Sie? Gegenwärtig nicht mehr als 10. Hauptsächlich Frauen, wie ich schätze. Oh nein, lauter Männer und Kräftige dazu, kann ich Ihnen sagen. Wirklich? Ich habe immer angenommen, die Mehrzahl der Irrsinnigen sei weiblichen Geschlechts. Meistens ist es so, aber nicht immer. Vor einiger Zeit hatten wir hier 27 Patienten und darunter nicht weniger als 18 Frauen. In letzter Zeit hat sich aber, wie Sie sehen, vieles geändert. »Ja, vieles geändert, wie Sie sehen«, brüllte die ganze Gesellschaft auf einmal. »Haltet den Mund«, rief mein Gastgeber aufgebracht, worauf minutenlang vollkommene Stille herrschte. Eine der Damen nahm Herrn Maillards Befehl wörtlich und hielt sich bis zum Ende des Gesprächs den großen Mund gehorsam mit beiden Händen zu. »Und jene Dame«, sagte ich und beugte mich zu Herrn Maillard, »die gute alte Dame, die uns das Kikeriki vormachte, sie ist, wie ich annehme, harmlos, ganz harmlos, wie?« »Harmlos?« fragte er mit unverhohlenem Staunen. »Wie meinen Sie das?« »Nur ein leichter Fall«, sagte ich und tippte mit dem Finger an die Stirn. »Ich nehme an, es ist kein schwerer, kein gefährlicher Fall, wie?« »Mein Gott, was denken Sie denn? Diese Dame, meine liebe alte Freundin Frau Jeus, ist so gesund wie Sie und ich. Gewiss, sie hat ihre kleinen Eigenheiten, aber Sie wissen ja, alle alten Damen, alle sehr alten Damen sind mehr oder weniger sonderbar. Gewiss, sagte ich. Gewiss, und die anderen Herren und Damen hier, sie sind meine Freunde und Beamten, fiel mir Herr Major ins Wort und richtete sich abweisend in die Höhe. Meine besten Freunde und Gehilfen. Wie? Allesamt? Fragte ich. Die Frauen und auch alle die übrigen? Allerdings, sagte er. Wir könnten ohne diese Frauen gar nicht auskommen. Sie sind die besten Irrenwärterinnen, die es gibt. Sie haben so ihre eigene Weise, wissen Sie, ihre strahlenden Blicke haben eine ganz besondere Wirkung. So ähnlich wie der Zauber der Schlange, verstehen Sie? Gewiss, sagte ich. Ganz gewiss. Aber Sie benehmen sich ein wenig sonderbar, wie? Sie sind nicht so ganz richtig, wie? Meinen Sie nicht? Sonderbar? Nicht ganz richtig? Ist das Ihr Ernst? Gewiss, wir hier im Süden sind nicht sehr zimperlich, lassen uns ein wenig gehen, genießen das Leben, wissen Sie? Gewiss, sagte ich, gewiss. Und dann ist vielleicht auch der Wein, der Clos de Vougeot, ein wenig schwer, wissen Sie, ein wenig stark, verstehen Sie? Gewiss, sagte ich, gewiss. Beiläufig gesagt, mein Herr, ist meine Annahme richtig, dass Sie sagten, statt des berühmten Besänftigungssystems hätten Sie nun ein System rücksichtsloser Strenge eingeführt? Keineswegs. Nein, die Kranken befinden sich zwar in strengem Gewahrsam, aber die Behandlung, die ärztliche Behandlung, meine ich, ist geradezu eine angenehme. Ach, und das neue System ist Ihre eigene Erfindung? Nicht ganz. Zum Teil geht es auf Dr. Teer zurück, von dem Sie sicher schon gehört haben. Andererseits habe ich aber Modifikationen eingeführt, die, wie ich mit Vergnügen feststelle, von dem berühmten Professor Feder stammen, mit dem Sie, wie ich mich recht erinnere, die Ehre haben, näher bekannt zu sein. Ich muss leider bekennen, erwiderte ich, dass ich bisher nicht einmal den Namen eines der Herren gehört habe. Gütiger Himmel, rief mein Wirt, schob seinen Stuhl zurück und erhob die Arme zum Himmel. Ich habe mich wohl verhört, wie? Wie Sie... Sie wollen doch nicht sagen, Sie hätten von dem bekannten Dr. Teer und dem berühmten Professor Feder nie gehört. So ist es, wie ich beschämt gestehe, entgegnete ich, aber die Wahrheit ist doch die Hauptsache und ich bin tief unglücklich, mit den Werken dieser zweifellos hervorragenden Männer nicht vertraut zu sein. Ich werde das aber sogleich nachholen und Ihre Schriften sorgsam durcharbeiten. Herr Major, Sie haben mich, ich muss es bekennen, Sie haben mich wirklich tief beschämt. Und es war Tatsache. Nicht mehr davon, lieber junger Freund, sagte er liebenswürdig und drückte mir die Hand. Trinken wir ein Glas Sauterne miteinander. Wir tranken. Die Gesellschaft tat ein Gleiches. Alle tranken maßlos. Sie schwatzten, scherzten, lachten, verübten tausend Tollheiten. Die Fiedeln kreischten, die Trommeln dröhnten, die Blasinstrumente gellten und bellten und die ganze durch die Wirkung des Alkohols immer wüster werdende Szene artete aus in höllischer Raserei. Herr Major und ich, einige Flaschen Sauterne und Clos Vougeot vor uns, setzten indessen mit aller Kraft unserer Lungen die Unterhaltung fort. Ein mit normaler Stimme gesprochenes Wort hatte nicht mehr Aussicht vernommen zu werden als die Stimme eines Fisches vom Grunde der Niagarafälle. Sie erwähnten vor Tisch, brüllte ich ihm ins Ohr, die Gefahren, welche das alte Besänftigungssystem mit sich brachte. Würden Sie mir darüber Aufschluss geben? Ja, erwiderte er. Es hat gelegentlich große Gefahren. Die Launen Wahnsinniger sind unberechenbar und sowohl ich als auch Dr. Teer und Professor Feder sind der Ansicht, dass es niemals ratsam ist, sie unbewacht herumgehen zu lassen. Vor gar nicht langer Zeit ereignete sich hier im Hause ein eigentümlicher Fall. Das Besänftigungssystem war damals noch in Anwendung und die Kranken gingen frei umher. Sie betrugen sich gut, ausnehmend gut. Ein kluger Mann hätte gerade daraus den Schluss ziehen müssen, dass irgendein teuflischer Anschlag geplant war. Und natürlich, eines schönen Morgens sahen sich die Wärter an Händen und Füßen gebunden und in die Zellen geworfen, wo sie von den Geisteskranken, die sich das Amt der Wärter angemaßt hatten, bewacht wurden, als seien sie die Kranken. Nicht möglich. Nie im Leben habe ich etwas so Tolles gehört. Tatsache. Alles war das Werk eines kühnen Dummkopfes, eines Wahnsinnigen, der es sich irgendwie in den Kopf gesetzt hatte, ein besseres System zur Behandlung Geisteskranker gefunden zu haben, als je dagewesen war. Er wollte vermutlich einen Versuch damit machen und überredete die anderen Kranken zu einer Verschwörung gegen die herrschende Gewalt. Und hatte er Erfolg? Vollständig, Wärter und Kranke mussten ihre Rollen vertauschen. Das stimmte allerdings nicht ganz, denn die Irren waren frei gewesen. Die Wärter aber wurden von nun ab in Zellen gesperrt und leider, muss ich sagen, sehr unhöflich behandelt. Doch ich vermute, dass bald eine Gegenrevolution eintrat. Jener Zustand kann nicht lange gedauert haben. Die Landleute aus der Nachbarschaft, Besucher der Anstalt, würden Alarm geschlagen haben. Da irren Sie. Der Redelsführer war viel zu schlau. Er ließ keinen Besucher ein, mit Ausnahme eines einzigen sehr einfältig aussehenden jungen Mannes, den er nicht zu fürchten brauchte. Er ließ ihn ein, sich die Anstalt zu besehen, ließ ihn ein aus Spaß, der Abwechslung halber, und als er ihm dann genug weiß gemacht hatte, ließ er ihn wieder hinaus und schickte ihn weiter. Ach, und wie lange regierten die Irrsinnigen? Oh, lange Zeit. Wenigstens einen Monat. Wie viel länger, kann ich nicht genau sagen. Sie hatten eine gute Zeit, die Wahnsinnigen, das können Sie mir glauben. Sie legten ihre eigenen schäbigen Kleider ab und schmückten sich mit den Gewändern und Juwelen der Familie des Anstaltsleiters. In den Kellerräumen des Schlosses lag ein großer Weinvorrat. Und diese Tollen sind gerade die Rechten zum Saufen. Sie lebten gut, sage ich Ihnen. Nun, was das anlangt, ein Geisteskranker ist nicht immer ein Narr, wie ich schon sagte. Und es ist meine ehrliche Überzeugung, dass seine Behandlungsweise bei weitem besser war als die vorhergegangene. Ja, wirklich. Es war ein ganz prächtiges System. Einfach, klar, ohne viel Umstände. Kurzum, ein großartiges. Hier wurde meinem Gastgeber das Wort abgeschnitten durch eine Wiederholung jener wilden Schreie, wie sie sich schon einmal hatten hören lassen. Diesmal aber schienen sie von Leuten ausgestoßen zu werden, die eilig näher kamen. »Herr des Himmels«, schrie ich auf, »die Wahnsinnigen sind ausgebrochen.« »Ich fürchte sehr, dass es so ist«, sagte Herr Maillard, der furchtbar blass wurde. Er hatte kaum ausgesprochen, als man unter den Fenstern laute Rufe und Verwünschungen hörte. Und gleich darauf stellte es sich heraus, dass man von draußen versuchte, in den Saal einzudringen. Hammerschläge sausten gegen die Tür und auch die Fensterläden wurden mit aller Kraft bearbeitet. Eine entsetzliche Verwirrung war die Folge. Herr Maillard kroch zu meiner höchsten Verwunderung unter den Servierschrank. Ich hätte von ihm mehr Entschlossenheit erwartet. Die Mitglieder des Orchesters, die während der letzten Viertelstunde anscheinend zu betrunken gewesen waren, um ihren Pflichten nachzukommen, sprangen nun alle auf einmal zu ihren Instrumenten, kletterten auf ihren Tisch und brachen in den Yankee-Doodle aus, den sie, wenn auch nicht ganz im Takt, doch mit übermenschlicher Energie während des ganzen Aufruhrs wieder und wieder spielten. Den Speisetisch mit seinen zahllosen Flaschen und Gläsern hatte inzwischen jener Herr erklommen, den man vorher so schwer von diesem Tun zurückhalten konnte. Kaum hatte er oben Fuß gefasst, so begann er eine Rede, die zweifellos glänzend war, wenn man sie nur hätte verstehen können. Gleichzeitig begann der Mann mit der Kreiselmanie, sich mit Kraft und Ausdauer durchs Zimmer zu drehen. Seine Arme hatte er in rechtem Winkel von sich gestreckt, so dass er wirklich wie ein Kreisel aussah und jeden niederwarf, der ihm in den Weg kam. Plötzlich hörte ich ein seltsames Knallen und Sprudeln wie von einer Sektflasche und entdeckte schließlich, dass es von jenem Manne herrührte, der vorhin bei Tisch die Sektflasche nachgeahmt hatte. Und der Froschmensch quakte, als hinge sein Seelenheil an jedem Ton, den er zum Besten gab. Und über das alles erhob sich das laute Ja eines Esels. Was meine alte Freundin Frau Jöss anlangte, so hätte ich aus Mitgefühl fast Tränen vergossen, so furchtbar erschrocken schien sie. Alles, was sie jedoch tat, war, dass sie sich beim Kamin in einen Winkel stellte und ununterbrochen mit kreischender Stimme Kikeriki rief. Und nun kam der Höhepunkt, die Katastrophe des Dramas. Da den Leuten draußen kein anderer Widerstand als Schreien und Quaken und Krähen entgegengesetzt wurde, so waren die 10 Fenster sehr rasch und fast gleichzeitig eingeschlagen. Nie werde ich das Staunen und Entsetzen vergessen, mit dem ich diese Wesen anstarrte, die da durch die Fenster sprangen und sich stampfend und heulend und schlagend und kratzend unter uns stürzten. Sie glichen einem Heer von Schimpansen, Orang-Utans oder schwarzen Pavianen vom Kap der guten Hoffnung. Ich bekam einen furchtbaren Hieb, der mich unter das Sofa beförderte. Dort lag ich wohl 15 Minuten und horchte angespannt auf die Vorgänge im Saal und fand schließlich die Lösung der Tragödie. Herr Maillard, der mir die Geschichte von dem Wahnsinnigen erzählte, der seine Genossen zu Rebellen verleitete, hatte nichts als seine eigenen Taten berichtet. Dieser Herr war tatsächlich vor 2 oder 3 Jahren Leiter der Anstalt gewesen, wurde aber selbst verrückt und also den Kranken eingereiht. Diese Tatsache war meinem Reisegefährten, der mich hier einführte, unbekannt gewesen. Die Wärter, 10 an der Zahl, waren plötzlich überwältigt worden, dann hatte man sie mit Teer bestrichen, in Federn gewälzt und in unterirdische Zellen eingesperrt. Mehr als einen Monat waren sie so gefangen gehalten worden, während welcher Zeit Herr Maillard ihnen großmütigerweise nicht nur Teer und Federn, die sein System ausmachten, sondern auch etwas Brot und sehr viel Wasser zukommen ließ. Mit letzterem wurden sie täglich übergossen. Einer von ihnen, der durch einen Abzugskanal entkommen war, befreite dann die anderen. Das Besänftigungssystem ist, mit bedeutenden Einschränkungen, im Schlosse wieder aufgenommen worden. Dennoch muss ich Herrn Maillard zustimmen, dass seine eigene Behandlungsmethode in ihrer Art ganz hervorragend war. Wie er richtig bemerkte, war sie einfach und klar und machte gar keine Umstände. Durchaus keine. Ich habe nur hinzuzufügen, dass ich alle Buchhandlungen Europas nach den Werken des Dr. Teer und Professor Feder abgesucht habe, dass aber bis auf den heutigen Tag meine Bemühungen vergeblich waren.